Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, die ich mit einem Album beginnen möchte, das aus vergleichsweise kurzen Titeln besteht, die allesamt so um die knappen 3 Minuten produziert sind. Aber die haben es in sich. Ein Wortschmied aus den USA, Dix Duke ist sein Name, der mit dem Album Offering for Anxious beim britischen DJ und natürlich auch Labelbesitzer Giles Peterson, auf dessen Brownswood-Label angedockt ist, und großartige Passagen von Jazz, Free Jazz, Soul plus natürlich seine Reime anbietet auf diesem Album, das ich ganz fantastisch finde. Deshalb geht's damit los, habe ich den Titel gesagt. Offering for Anxious, so heißt das Werk von dem Amerikaner Dix Duke. 1Live4, ich sage gleich, was wir hier hören bzw. gehört haben. Sohn war es gerade. Wir bleiben alpenländisch. Alpenländisch, hier kommt aus der Schweiz True. Yeah. fall up in my face, jealous of my tape. Fall up in my face, jealous of my tape. Introduction. We bring you the worldwide bona fide. All the other wide, I'm a forerunner, got eyed. Mr. Negus, Mr. J.O. inside. When we come out, we come out. And when we come out, we come rough, rough, tough. Well, dangerous, those that know we are conscious. We're here to let you know that these are the vibes and these are the presents that you need to adhere to as we roll through. If you're gonna talk the talk, you gotta walk the walk, fam. Touch the sky, crew. Live your life, it's a tooth-for-tooth life. Eye for eye as we roll the dice. Just a word to the wise. You're gonna talk the talk, you gotta walk the walk, fam. Touch the sky, crew. Live your life, it's a tooth-for-tooth life. Eye for eye as we roll the dice. Just a word to the wise. Now I won't lie. Set the soul light left, right, left, right, left, right, left, right. Now I won't lie, now I won't lie. Set the soul light, set the soul light left, right, left, right, left, right, left. If you're gonna talk the talk, you gotta walk the walk, fam. touch the sky crew. Live your life, it's a two-for-two flight. Eye for eye as we roll the dice. Just a word to the wiser gonna talk the talk, you gotta walk the walk, fam. Touch the sky crew. Live your life, it's a two-for-two flight. Eye for eye as we roll the dice. Just a word to the wise. Put your mouth with your money and your sleeve on your heart. Your pride to the side, vanity in the sky, love. It's your fight, weaker than your body. You better play your part. Can you finish what you start or leave the wheel turning? Dare you to walk, come out, I dare you to run. Have you got the backbone, stick to your guns? It's the fat lady song, it's the fat lady singing. You don't get the schooling if you don't get the bringing. Now a warm light. Set the soul light. Left, right, left, right, left, right, left, right. Now a warm light. Now a warm light. Set the soul light. Set the soul light. Left, right, left, right, left, right, left. If you're gonna talk the talk, you gotta walk the walk, fam. Touch the sky crew. Live your life, it's a two-for-two flight. Eye for eye as we roll the dice. Just the word to the wise, you're gonna talk the talk, you gotta walk the walk, fam. Touch the sky crew. Live your life, it's a two-for-two flight. Eye for eye as we roll the dice. Just the word to the wise. If you're gonna talk the talk, you gotta walk the walk, fam. Touch the sky crew. Live your life, it's a two-for-two flight. Eye for eye as we roll the dice. With the words to the wise gonna talk the talk, you gonna walk the walk, fam. Touch the sky blue. Live your life, it's a two-for-two flight. Eye for eye as we roll the dice. With the words to the wise. Wir sind hier bei 1-2-4 ungewöhnlich lange. Wenn mich meine Erfahrung nicht täuscht, habe ich jetzt einfach mal Musik laufen lassen, Track by Track, in dem Bewusstsein, dass sie jederzeit wieder entwirren zu können, ohne dass ich hier stundenlang stehe und rede. Also macht euch da bitte überhaupt keine Sorgen und denkt bitte nicht, ich wollte mit meinem Schweigen hier jetzt am Ende womöglich noch gegen irgendetwas demonstrieren. Nein, will ich nicht. Weder gegen zu wenige Medaillen aus deutscher Sicht bei den Olympischen Spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es irgendwie nicht geschafft, da richtig reinzukommen, ranzukommen. Es hat nichts mit Putin zu tun, es hat mit anderen Dingen zu tun, ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie keinen Zugang zu den Spielen. Und wogegen könnte man noch protestieren? Gegen die Entlassung von Stefan Krämer, dem Trainer von Arminia Bielefeld. Als Preußen-Münster-Fan muss man ja im Grunde dagegen protestieren, denn jetzt steht zu befürchten, dass die Bielefelder tatsächlich die Klasse halten. War das jetzt hui, hui, hui, hui. So, jetzt komme ich mal ganz schnell zur Musik, die ich gespielt habe. Dix Duke, damit ging's los. Dann habe ich Sona Pilot gespielt. Das ist ein britischer Produzent, relativ neu eigentlich, aber der Mann hat immer tierische Remixer, was seine sowieso ganz guten Tunes betrifft, an Bord. Unter anderem auch Markus Intellex Trevino auf seinem neuen Werk, das ich eben gespielt habe, Sona Pilot. Danach kam die aktuelle Single von Sohn. Das ist ein Brite, der in Wien lebt, der mittlerweile sich auch einige Produzenten-Credits erworben hat. Nicht zuletzt dadurch, dass er mit der Amerikanerin Banks zusammengearbeitet hat, von deren Debütalbum in 2014 viele Leute extremst viel erwarten. Sohn sitzt in Wien, er geht sich selber auch in diesen zerlaufenden, körperlosen Future R&B-Balladen, wobei sein neuer Titel eine gute Bewegung nach vorne hat, wie ich finde. Wir haben ihn ja eben gehört. Artifice heißt er, von Sohn. Dann ging es weiter mit einem fantastischen Album, das ich schon vorab immer mal hier und da gespielt habe. Das von Edison Groove Presents James Grief. So heißt dieses Album, das jetzt punktgenau in dieser Woche erscheinen wird. Das wunderschön mit Breakbeats spielt, mal hausig, mal post-dubsteppig. Daher kommt andere Einflüsse mit einbezieht, ohne dass das da irgendwie ein Tohuwabohu werden würde. Edison Groove, dann The Range, ein Mann, der auch sehr gerne, sehr spielerisch mit Breakbeats umgeht. Den habe ich gespielt mit einem Titel aus seiner neuen EP Panasonic und soeben verklungen vor circa 2 Minuten, ich glaube viel länger gesprochen, habe ich gar nicht mal. Eine Crew aus Bristol, die ich ja auch schon gespielt habe, die N3GUS, mit einem Titel aus der neuen 12er Walk the Walk, auf der die Crew unterstützt wird, auf ihrem brillant zwingenden Drum and Bass Titel von MC Jakes. Vor einiger Zeit schon mal gespielt einen Sampler des französischen Modelabels Kitsune. New Faces heißt es. Zeit, jetzt mal richtig hier reinzugehen, denn das mit den neuen Gesichtern kann man wörtlich nehmen, sind großartige neue Gesichter, sprich Bands, Artists und Tracks dabei. Die Palette der Styles ist enorm groß und reicht von elektronischer Musik, klar, bis hin zu 70er Jahre artigem Rock aus Birmingham. Von einer Band, die ich gar nicht schlecht finde, noch nie von ihnen gehört. Sie heißen Superfood. Hier ist von denen der Titel Bubbles. Das flechte ich hier gerade mal ein. Der Mann, den wir gerade gehört haben, hat eine wunderbare EP veröffentlicht. Das ist die Soft EP mit Doppel-S gleich zu Beginn, geschrieben auf einem kleinen Label, ja, namens Hush Hush. Und er heißt Big Spider's Back, kommt aus Durham, North Carolina. Aus dieser EP habe ich gerade den Titel gespielt. Und hier kommt Musik aus Birmingham. King of the town.

1 Live 4. Wir haben gerade erkennbar, womöglich für den einen oder anderen, Nene Cherry gehört. Ein Titel aus ihrem neuen Album, das jetzt erscheint. Es heißt Blank Project. Die Musik stammt von den beiden jungen Brüdern Rocket Number 9, übersehen und produziert hat das ganze Fortet. Ein sehr minimalistisches Album. Ich habe es zuletzt schon gesagt, Stimme, Drums und Bass und natürlich so ein paar verblasene Sounds, wie wir sie hier gerade gehört haben. Ein altes Werk von Nene Cherry heißt Raw Like Sushi und man könnte fast meinen, sie hält sich bis heute daran. Hier im Hintergrund hören wir Jaco Aino Kalevi, Memories im Heat 6 Continental Drift. We'll be right back. Dieser Mann ist Finne, Jaakko Aino Kalevi. Im letzten Jahr hat er eine wunderbare EP veröffentlicht. Zwar nur mit 4 Tracks besetzt, das haben EPs an sich, aber eine, die wirklich Wellen und Echos geschlagen hat für einen Mann, der halbtags als Busfahrer bis heute wohl noch arbeitet, irgendwo in Finnland. Tracks von dieser Dreamzone EP jetzt remixed, unter anderem von den Peking Lights oder auch hier von Heatsix oder als Heatsix Continental Drift Mix. Das Ganze. Jaakko Aino Kalevi. Gleich gibt's hier die Infos auf 1Live. Dauert aber noch eine Kleinigkeit und bis dahin können wir noch Will Holland alias Quantic hören mit diesem wunderbaren Titel namens Duvido featuring Pongo Love, eine junge 16-jährige Portugiesin. Bis gleich. Ich möchte weitermachen mit einer Band, deren Geschichte zurückgeht bis in die 80er Jahre. Schon damals begann die Band ein arg doppelbödiges Spiel, das zu vielen Missverständnissen Anlass geben konnte, zu sehr kontroversen Diskussionen immer wieder führte. Eine Gruppe, die Kulturfledderei betrieb, die sich an Motiven der Rolling Stones ebenso vergriff wie an urdeutschen Volksliedern, die man bis dato womöglich nur in der Lüneburger Heide oder sonst wo gekannt hatte und die bei Auftritten sehr martialisch daherkam, im Jägerlook teilweise gigantische Hirschgeweihe vorne auf der Bühne festschrauben ließ. Dann war es lange ruhig und jetzt kommt ein neues Album von der slowenischen Band Laibach, das ich zunächst nur mit spitzen Fingern anfassen wollte, weil ich glaubte, dass insbesondere vielleicht auch musikalisch für diese Gruppe der Zug längst abgefallen ist. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man sich mit den Botschaften und den Texten einer Band befassen will, kann es eigentlich gar nicht schaden, wenn die Musik so ist, dass sie einen anspricht. Und ich muss gestehen, sie spricht mich an auf dem neuen Album Spectre. Sie ist modern, elektronisch natürlich, ohne sich irgendwie anzubiedern, das würde ich nicht sagen. Und sie fängt höchst originell an bei dem Versuch Laibachs auf die Welt zu blicken mit dem Titel, Achtung, The Whistleblowers. Hier ist Laibach aus dem Album Spectre. Wunderbar, auf den letzten Metern geht das Duo Pillar Point aus den USA fast schon so in die behende Pop-House-Leichtigkeit der britischen Hot Chip. Pillar Point mit Musik aus dem gleich betitelten Album. diese Band aus New York, The Maine. We'll be right back. 1-2-4, Ladies and Gentlemen, der Amerikaner Come Truth. ganz kurz mal zwischendurch. Wir haben gerade gehört, die Amerikanerin St. Vincent, die jetzt ihr viertes Album vorlegt, gleichnamig St. Vincent. Eigentlich spielt sie eine sehr erfindungsreiche Gitarre, die im Grunde neben ihrem Gesang auch ihre bisherigen drei Alben prägt. Auf dem neuen, aus dem ich gerade Musik gespielt habe, ist das ein bisschen anders. Sie lässt zusehends elektronische Beats in ihre Titel rein, ganz massiv eigentlich sogar, was den Titeln aber überhaupt nichts an Schärfe nimmt. Super Arrangements auf kürzestem Raum verdichtet, kurze Songs halt. St. Vincent, fantastisches Album, wie ich überhaupt der Meinung bin bzw. war, hier einfach mal ein paar interessante Alben in die Runde zu werfen. Das Mini-Album von Come Truth zähle ich dazu, was wir da vorgespielt haben. Verdrehte Synthie-Pop-Tracks auf einer Strecke von 7 Titeln, verstärkt unter anderem hat Come Truth sich mit Joel Ford, der sehr rege ist, normalerweise auch schon mal mit 10 Point Tricks Never das Duo Ford and Lopatin bildet. Und davor habe ich die amerikanische Band Tomorrow's, die heißen anders, The Main gespielt aus dem kommenden Album Tomorrow's Hits. Alles gut hier. Ich sollte vielleicht mal langsam zum Schluss kommen. Ein Mann aus Schottland, Marco Bernardi. Fehler gerade unterlaufen. Seid mir bitte nicht böse. Ich habe mich hier völlig mit der Laufzeit des gerade gehörten Titels vertan. Gott, oh Gott, wie kann mir sowas passieren? Der stammt vom Briten Patton, zu dem ich gleich noch ein, zwei Sätze mehr sage. Set. 1Live4. Das ist der britische Producer Glimpse, den ich in, jetzt müsste ich schon fast hier wieder meine Floskel bemühen, in all den Jahren häufiger gespielt habe. Deshalb entsinne ich mich sehr gut daran, dass er in früheren Zeiten eigentlich wesentlich deeper mit seinen Tracks dahergekommen ist. Wesentlich mehr so schwelgerische Strings. Aber er gehört zu einer ganzen Liga von Produzenten, die das zusehends in den letzten 3 Jahren etwa eingestellt haben und die fast nur noch auf Rhythm setzen. Da laufen zwar perkussive Spuren mit, aber im Prinzip wird das Fleisch hier schon extremst von den Knochen geschnitten. Das gilt auch für den nächsten Mann, den ich ins Spiel bringen möchte. Der heißt George Fitzgerald und in dessen aktueller Playlist soll nach allem, was ich gelesen habe, der gute Glimpse mit dem gerade gehörten Titel Barretta sich ebenfalls befinden. Das kann nicht überraschen, wenn wir hier den Track von George Fitzgerald hören. Ein ganz brandneuer Track. Auch der findet sich auf einer Compilation, die ich schon erwähnte, nämlich die des französischen Modelabels Kitsune New Faces mit George Fitzgerald. By the way you move, Wir sind hier bei 1x4, Gelegenheit vielleicht mal an dieser Stelle einen kleinen Break zu machen, nachdem ich gerade einen Artist gespielt habe, der nennt sich Nudist. Und What You Gonna Do ist seine neue 12er mit zwei Tracks, die ausnehmend gut geraten sind, sehr laid back produziert. Dieser hier im Grunde ein House-Tune in der sogenannten Halftime, also richtig down nach unten. Erschienen ist diese 12er What You Gonna Do auf dem Label eines Mannes, der wirklich gute Sachen auf seinem Label veröffentlicht, nachdem er selber vor einigen Jahren, als das in Großbritannien insbesondere losging mit diesem sogenannten Funky-Style als Hausmusik mit sehr vielen Afrobeat-artigen Perkussionen unterlegt war, der sich da einen Namen machte, Rosca Kicks and Snares. So nennt er auch sein Label, auf dem er kontinuierlich wirklich gute Sachen herausbringt. Ich habe in dieser Sendung bis hierhin zwei Veröffentlichungen von ihm gespielt, beide jüngeren Datums, also neu, um es mal so ganz platt zu sagen, Distro. Ich glaube, diesen Artist in der ersten Stunde habe ich sogar vergessen zu erwähnen, aber 1live.de, www.1live.de, da findet ihr alle Playlisten, diese hier, weil ich immer ein bisschen umstelle, improvisiere schon mal immer am Tag darauf. So viel mal zu dem gerade gehörten Track. Dann hat mich George Fitzgerald natürlich ein bisschen sitzen lassen. Ich wollte ihm eigentlich unterstellen, er wäre auch so ein bisschen brutaler geworden. Eigentlich ist er das auch. Aber dann habe ich bezeichnenderweise einen Titel gespielt, den ich so deep gar nicht mehr in Erinnerung hatte, von der Kitsune Compilation New Faces. Und dann habe ich davor, als ich hier etwas verunglückt agierte, einen Briten gespielt namens Patton. Er ist ein ganz interessanter Mann, der jetzt sein neues Album veröffentlicht, über das es allein, was die Aussprache betrifft, zu einem echt babylonischen Sprachgewirr kommen könnte. Estual Nayang, spreche ich das mal so versuchsweise französisch aus, obwohl ich mir fast sicher bin, dass es diese beiden Worte in der französischen Sprache nicht gibt. Er selber kommt aus London. Patton, er schichtet, er legt die Beats größtenteils bei Seite, ist ein Neutöner, wie das in der jüngeren Vergangenheit auch auf Platten nachzuhören war, wie zum Beispiel Actress oder auch 10 Tricks Point Never, der Mann, dessen Namen ich immer in falscher Reihenfolge spreche, aber ich glaube, so müsste es passen. Wobei 10 Tricks Point Never eher so etwas filigran vorgeht, immer neue Kulissen, Szenerien schafft. Hier ist das mehr geschichtet, gelegentlich auch mit Beats, Wall of Sound, Shoegazer-Elektronik, könnte man fast zu dem sagen, was Patton macht. Und was das nur mal als Tipp, wenn man es in eine Anlage legt oder unterm Kopfhörer hört, dazu führen kann, dass man auf den Schlag so richtig überwältigt wird von diesen Soundmassen. Also mir gefällt dieses Album ausgesprochen gut, soeben erschienen. Da möchte ich jetzt weitermachen, ein bisschen jazziger, verspielter mit Breakbeats von einem Trio aus New York. Ich schätze das sehr, kenne es ungefähr seit anderthalb Jahren. Archipelago nennen die 30, Lakeside Obelisk ist die neue EP, aus der ich gerne den Titeltrack spielen würde. We'll be right back. 4. Ich möchte hier zunächst weitermachen mit einem Album, das ich relativ zu Beginn der Sendung gespielt habe, also unter zwei Titeln daraus. Immerhin sind in der Gesamtheit 14 drauf. Möchte ich dann heute doch nicht nach Hause fahren. Die Rede ist von Addison Groove und seinem Album Presents James Grief. Ehemals Headhunter, so hat er sich genannt, als er noch zum engeren Zirkel der Dubstep-Produzenten zählte, die insbesondere immer wieder, so wie er auch, beim britischen Label Temper andockten. Scream, Banger, Headhunter, viele andere mehr. Jetzt hat sich sein Sound natürlich weiterentwickelt, ist hausiger geworden, vergisst aber ganz sicherlich nicht die Vergangenheit. DJ Di ist zum Beispiel mit an Bord, ein alter Bristol Drum and Bass Titan, könnte man fast sagen, im Dunstkreis von Ronnie Size hat er sich immer bewegt. Dann ist der MC DRS mit an Bord, Sam Binger, einige andere mehr, eine entzückende Frauenstimme, die an Josefina geht. Und Tracks, die immer so im Bereich von 160 Beats pro Minute sich bewegen, also so nicht ganz das klassische Drum and Bass Tempo erreichen, deutlich schneller freilich sind als der Dubstep, der bei 140 liegt, und immer der Flow ist vorhanden auf diesen 14 Tracks, wenngleich auch eine Reihe dabei sind, innerhalb derer Addison Groove durchaus versucht, insbesondere rhythmisches Neuland zu erreichen. Ich möchte einen der eher souligeren Titel spielen, der heißt One Fall, aus diesem Album Presents James Grief von Addison Groove. punch from the crowd. Feels like a found aid. What does it feel like? Going through. 1 Live 4, ganz kurzer Zwischenstand. Dieser Mann hier im Hintergrund heißt David Flores, nennt sich aber Truncate, also das ist sein Artistname. Eine sehr rhythmische, aber interessant rhythmisch geratene Angelegenheit auf seiner Pressurize EP. Davor habe ich mich einige Minuten auf der DJ Kicks Ausgabe aufgehalten, die von Brand Brauer Frick kommt, die ich überragend finde. Und davor habe ich mich mit einem Mann beschäftigt namens Emil K. Gleich mehr noch zu ihm. Ah, ist das schön. Ein Track. Sorry, aus dem neuen Album von The No Twist. Thank you. bis hierhin mal. Wir sind bei 1 Live 4. Ich habe gerade Musik aus dem neuen Album der Band The Notefist gespielt. Das heißt Close to the Glass, ein Album, das gewissermaßen oder eine Kerze, die gewissermaßen an beiden Enden brennt. Mal dramatisch zupackend, mal sehr milde. Die Band kann es sich leisten, unheimlich viele Zugriffe auf ihre Songs zu entwickeln, gewissermaßen im Köcher zu haben. Mal können das stürmisch intonierte Gitarrentracks sein oder aber verspielte Titel, wie der gerade gehörte, die am Ende eine wunderbare Lösung, Auflösung, Erlösung erfahren, indem das Ganze in einen wunderbaren Hausrhythmus driftet, wie gerade gehört. Ich finde dieses Album ganz, ganz stark. The Notefist. Davor habe ich gespielt. Ich muss überlegen. Den Mann hatte ich gesagt, genau, Truncate heißt er. Pressurize, seine EP, die mit Rhythmen spielt. Und davor, ich gehe einfach mal chronologisch zurück, hatte ich das Berliner Trio Brandt, Brauer, Frick hier ins Spiel gebracht, das Hauptprotagonist oder die drei sind Hauptprotagonisten der beliebten Reihe DJ Kicks, die es nun schon etliche Jahre gibt, auf der, man kann das glaube ich in dieser Form sagen, inzwischen Dutzende von Künstlern hergegangen sind und ihre Lieblingstracks aus allen nur denkbaren Zeiten und Styles zusammengefahren haben, eben unter diesem Motto DJ Kicks. Bei Brandbrauer Frick sind das 28 Titel geworden und ich muss sagen, ich finde die Compilation ausgesprochen gelungen. Es sind richtig tolle Nummern dabei und auch der Mix ist klasse. Es sind immerhin 28 Tracks. Ich glaube, in den zurückliegenden Folgen lagen die Titel immer so bei 17, 18. Also hier wird ganz bewusst sehr kurzatmig gefahren, ohne dass es kurzatmig klingt. Ich habe einen Titel aus dieser Compilation gespielt, der mir selber im letzten Jahr auch sehr nachhaltig aufgefallen ist, von Jam City aus England. Auch der war im Grunde völlig reduziert auf Rhythmus, How We Relate to the Body. Dann kam ein kurzes Piece von Brandt, Brauer, Frick selber, nämlich Hugo, und dann bin ich in eine andere Nummer gedriftet. Und hatte zuvor E-Mail K gespielt, den möchte ich auch gerne erwähnen, weil der in seinen persönlichen Frühtagen auch durchaus so etwas wie Dubstep im Dungeon-Style produzieren konnte, also ausgesprochen dark, düster und reduziert, bevor er auf den eher ravig orientierten Zug gesprungen ist, was man jetzt auch neueren Aufnahmen von ihm anhört, die ich gleichwohl bisweilen gelungen finde. Eben ein Titel aus der For the People EP Bindestrich The Remixes, die soeben erschienen ist. E-Mail K. So viel mal dazu. Ich möchte weitermachen mit einer Frau aus Berlin, Dena, die in Kürze, in wenigen Tagen, ihr Debütalbum vorlegen wird. Das heißt Flash. Ich finde diese Frau unheimlich fresh, gut geerdet, sehr sympathisch, so verspielter Pop, der sich alle nur denkbaren, auch exzentrischen Einflüsse nimmt. Und ich möchte gerne einen Titel von Dena spielen. Das Ganze hat auch zusätzlich einen Hintergrund. Am kommenden Samstag nämlich gastiert Dena, ich bin im Moment nicht sicher, ob musikalisch oder möglicherweise als DJ, das hat sie auch schon mal getan, im Kölner Club King Georg. Vor 14 Tagen hatten wir hier noch eine sehr angeregte Diskussion. Ich lief nach einer Sendung in einen Freundeskreis, wollte mit denen über das neue Album von Japanik sprechen. Die aber verwickelten mich in eine Diskussion darüber, ob dieser Club nun King George oder King Georg ausgesprochen wird. Und da ihm ohne Wenn und Aber das E hinter dem Georg fehlt, neige ich seit jeher zur Aussprache King Georg. Also, Dena am nächsten Samstag. Sie ist nicht alleine da, sie wird unterstützt von einem interessanten Mann, Joscha Kreuzfeld, der ein wunderbares Label betreibt, Up My Alley heißt das. Und aus diesem kleinen, aber feinen Label Kosmos von Joscha möchte ich dann gleich einen Schotten hier mal reinbringen, der nennt sich Sush. Zunächst aber Dena. That's the way we see things, this is the right way. Some of them are fucked up, some of them okay. So many opinions, don't know what to say. When I'm moving forward, it's getting complicated. People pulling me back. wanted me to stay there, wanted me to see things the way they see things. But I'm going my way, feel like in a video game. But there is no button that I press and then it's easy. I gotta go through the whole level, can't skip it. But there is no button that I press and then it's easy. I gotta go through the whole level, can't skip it. And now I'm walking on a thin rope, trying not to fall down. Don't stop, I ain't looking down. But then I'm back on the highway, overtaking your lane. Don't stop, I don't look around, hey. And now I'm walking on a thin rope, trying not to fall down. Don't stop, I ain't looking down. But then I'm back on the highway, overtaking your lane. Don't stop, I don't look around. Don't look down, I don't look around. I don't look down, I don't look around. I don't look down, I don't look around. I don't look around. Don't look down, down. beating me down. Beat, beat, beat, beat. It's beating me down. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich habe gerade einen Titel gespielt aus dem neuen, insgesamt vierten Album Present Tense, betitelt der britischen Band Wild Beasts. Ich hatte das Glück oder aber auch, man könnte vielleicht sagen, das Unglück, die Band im Rahmen des Eurosonic Festivals in einem der zentralen Festival-Venues zu sehen, dem großen Theater am Marktplatz. Ich werde hier jetzt keine große Ortsbeschreibung oder sonst was machen, was mich so fürchterlich enttäuscht hat. Der Laden war rammelvoll, ich sag mal Pi mal Daumen, 1000 Leute. Und nach jedem einzelnen Song der Band eisiges Schweigen im Publikum, das ich mir wirklich nicht erklären konnte. Ich habe mich da unheimlich drüber aufgeregt. Ich kann mal sowas richtig in die Luft gehen. Irgendwann kam dann eine Holländerin zu mir und sagte, du, wir sind hier immer so. Naja, das habe ich ihr jetzt natürlich auch nicht so geglaubt, aber es war immerhin der Versuch einer Erklärung. Ich habe mich dann natürlich auch wieder abgeregt, also ist ja nicht so, dass ich cholerisch dann da wochenlang rumlaufe. Ich habe ein bisschen gebraucht, um auf dem neuen Album so ein bisschen diese fein zirpenden Gitarren zu finden, für die ich diese Band so liebe, insbesondere im Dialog mit dem dünnen, verzagten Gesang des Sängers. Dieses Album ist etwas elektronischer geworden. Da muss zumindest ich mich ein bisschen dran gewöhnen. In dieser Phase befinde ich mich noch. Aber der gerade gehörte Titel Sweet Spot, den ich gespielt habe, der hat mich dann sofort angesprungen. Die Wild Beasts. Überragend aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht ist das neue Album von Beck, das bereits Ende letzten Jahres im Netz als einer der Höhepunkte möglicherweise des Jahres 2014 von denen abgefeiert wurde, die bereits einiger Tracks anhörig geworden waren. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich lasse es jetzt einfach so stehen. Ein unheimlich mildes Album. Die Tracks, wir haben das ja eben gehört, unheimlich organisch, also nichts mit Collage oder elektronischen oder in Richtung Hip-Hop gefärbten Beats. Das ist unheimlich laid back und ich wüsste nicht, wann Beck zuletzt in Summe einfach mal so großartige Songs geschrieben hat, die so in der Mitte oder zum Ende hin auch so eine leichte symphonische Note bekommen, Streicher oder streicherartige Sounds. Ich bin gerührt, finde das ein unfassbar gutes Album. Morning Face erscheint am Ende dieser Woche offiziell. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Den guten Soosh aus Schottland hatte ich angekündigt. Wir hatten einen Track von ihm gehört im Remix der beiden Schweizer Milieu. Das Ganze spielt sich ab auf dem Up My Alley Label, dessen Kopf Joscha Kreuzfeld ist und der am kommenden Samstag an der Seite von Dena im Kölner Club King Georg. 1Live4, ich möchte mich hier bei dieser Gelegenheit ganz kurz bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch natürlich eine angenehme Nacht, eine schöne, gesunde, friedliche Woche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus4. Das hier ist Musik des wunderbaren Künstlers Henry Wu, großartiger Name, Natural Complexion, so heißt seine EP, daraus hier der Dutty Dub, Henry Wu, also W-U. Verabschieden möchte ich mich gleich noch, ein paar Minuten haben wir mit der skandinavischen Band Cakewalk, Musik aus ihrem Album Transfixed, aber damit bin ich dann raus. Alles Liebe, alles Gute, ciao.